Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 14. August 99. Ich wünsche dir Glück zum Fortgange deiner neuen Arbeit, die gewiss durch die Schnelligkeit, mit der du fortrückst, gewinnen wird. Durch Praktik wirst du immer mehr einen sichern Takt in der Wahl des Stoffs erlangen, und dies wird dir die Arbeit um vieles erleichtern. Je mehr ich mit dem Wallenstein vertraut werde, desto deutlicher wird mir die Schwierigkeit, die du hier zu überwinden hattest, und diese Überwindung fordert am Ende nur eine gewisse Geschicklichkeit, die zwar nicht gemein, aber von dem höheren Dichtertalente sehr verschieden ist. Da du dich jetzt auf einige Zeit fürs dramatische Fach bestimmt hast, so werde ich darauf ausgehen, dir einen Vorrat von Geschichten zusammenzubringen, aus denen du künftig wählen kannst. Die neuere Geschichte und das Mittelalter haben freilich den Vorteil, dass uns das Kostüm weniger fremd ist, dass mancher Nebenzug benutzt werden kann, der die Illusion befördert, dass die Gedanken und Empfindungen sich mehr den unsrigen nähern. Aber in der alten Geschichte gibt es gewisse Züge von einfacher Hoheit, die es wohl verdienten, dass du einmal auch an einem solchen Stoffe deine Kräfte versuchtest. Dass bei dieser Tätigkeit die Besuchung des Theaters für dich Bedürfnis ist, begreife ich recht wohl. Du weißt, dass ich eben keine produktive Natur bin, aber doch bin ich selten selbst aus einem schlechten Stücke gegangen, ohne dass mir nicht dies und jenes eingefallen wäre, wie irgendein Zug hätte benutzt oder manche Wirkung verstärkt werden können. Übrigens wünsche ich, dass dir sonst der Aufenthalt in Weimar behagen mag. Wenigstens musst du dich gleich anfänglich auf einen gewissen Fuß setzen, um deine Unabhängigkeit zu behaupten und manchen lästigen Umgang vermeiden zu können. Dass du den Almanach aufgibst, kann ich dir freilich nicht verdenken, wenn er dir so viel Beschwerde macht, aber schade ist's doch. So manches kleinere Gedicht von dir und Goethe wäre vielleicht ohne diesen Anlass nicht entstanden. Ich weiß wohl, dass der Almanach euch nicht begeistert hat, aber manche vorhandene dichterische Idee wäre vielleicht bloß ein Gegenstand des Gesprächs zwischen dir und Goethe und unausgeführt geblieben, wenn ihr nicht eine Lücke im Almanach auszufüllen gehabt hättet. Es ist recht hübsch, dass dir die dramatischen Arbeiten auch rentieren. Das Anerbieten des Engländers kannst du immer benutzen. Hast du ihm den Wallenstein geschickt? Zur Vermehrung deiner Familie wünsche ich dir Glück. Deine Knaben sollen sehr munter und hübsch sein. Könnten wir uns nur einmal wiedersehen? Jetzt kannst du deiner Gesundheit wegen schon eher eine Reise unternehmen. Bei mir sind andere Hindernisse bei meiner jetzigen Stelle, die ich wenigstens in diesem Jahre noch nicht überwinden kann. Minna hat sich durch das Baden ganz wieder erholt. Dora malt fleißig auf der Galerie und Emma zeichnet neben ihr. Die Kleine macht wirklich hübsche Fortschritte und hat überhaupt eine gewisse Geschicklichkeit bei allem, was sie anfängt. Übrigens tut sie alles aus Liebe zur Sache, ohne alle Spur von Prätension, und ist ganz Kind dabei. Seit kurzem spielt sie ebenso eifrig mit der Puppe, als sie zeichnet oder tanzt. Karl ist ein wilder, aber gutartiger Junge, nicht ohne Fähigkeiten, aber zu leichtsinnig und unstät, um sie zu gebrauchen. Sein Körper bildet sich gut aus, und er hat ziemliche Gewandtheit und Kraft. Meine Stelle beschäftigt mich noch sehr, und bis alle Reste aufgearbeitet sind, was kaum vor Ende dieses Jahres geschehen sein wird, kann ich auf wenig Muße rechnen, alsdann aber hoffe ich weniger Arbeit zu haben als beim Appellationsgerichte. Und nun lebe wohl und vergiss nicht, mir noch den ersten Akt von den Piccolomini zu schicken. Dein Körner.